Hallo und herzlich willkommen zum 46. Conancast. Heute geht es um den Weg der Serie Detective Conan. Also wir sprechen heute einmal, wie der Manga praktisch nach Deutschland kommt und wie der Manga als Anime umgesetzt wird und wie auch dieser Anime dann letztendlich nach Deutschland kommt, was es alles noch für Spin-Offs zur Serie gibt. Und das alles bespreche ich heute mit Marcel. Hallöchen. Und mit dabei ist heute auch Kevin. Hallo. Ja, und die beiden solltet ihr ja hoffentlich kennen. Dann starten wir direkt einmal durch. Und zwar starten wir mit dem Manga, der 1994 von Gosho Aoyama entworfen wurde und damals das erste Mal in der Shonen Sunday veröffentlicht wurde. Das war damals ja eine ziemliche Premiere und genau, das war das erste Kapitel, was ja auch in Deutschland schon seit einigen Jahren erhältlich ist. Abgedruckt wurde das dann im ersten Manga-Band, einige Zeit später, aber auch noch im gleichen Jahr, am 18. Juni 1994. Also der Manga startete offiziell im Januar, meine ich, in der Shonen Sunday und wurde dann im Juni zum ersten Manga-Band zusammengefasst. Folglich wurde der Manga dann noch wöchentlich veröffentlicht, so wie es halt in der Shonen Sunday üblich ist. Es ist ja auch die Weekly Shonen Sunday, also alle, die hier Englisch sprechen können, die werden wissen, dass Weekly übersetzt sowas wie wöchentlich heißt, das weiß sogar ich. Ja. Ja, und genau, dann wird dort halt jede Woche ein neues Kapitel von Gosho Aoyama veröffentlicht und dann auch an die Leser halt weiterverteilt. Man ist halt so, dass in Japan die Kapitel in der Shonen Sunday, ich habe ja selber so eine, nicht nur eine, sondern drei Ausgaben davon hier bei mir liegen. Das sind eigentlich so, wenn man will, Telefonbücher, also ziemlich dick, haben sehr dünne Seiten und ja, die haben wirklich, schätze mal, 500 Seiten, also doppelt so dick wie ein Manga und sind auch ein bisschen, also nicht so, ich weiß nicht, was die andere für Telefonbücher haben, aber die sind schon ein bisschen größer, also wie so ein normales. Ja, und wie viel kosten diese Telefonbücher dann mit Mangas drin? Ich habe da, glaube ich, 5 Euro oder so für bezahlt. Oh, das ist ja natürlich. Aber da sind auch alle aktuellen, also ich glaube 10 Serien sind da insgesamt drin, von jedem dann ein Kapitel immer und halt noch ganz viel extra Kram. Also es ist nicht die beste Qualität, sondern eher so ein bisschen, könnte man noch verfeinern, aber es ist halt schön zu lesen und wenn man dann kaufen sich die Japaner dort halt jede Woche ein neues Kapitel zu Detective Conan praktisch für 5 Euro und auch zu ganz vielen anderen Serien, die alle noch mit dabei sind. So ist das dann eben. Ja, und neben der Shonen Sunday gibt es dann eben auch noch andere Magazine, so wie Shonen Jump, was einige von den unseren Hörern sicherlich kennen dürften, wo zum Beispiel auch One Piece und so weiter abgedruckt werden. Sogar ich, ja. Also sehr interessante Serien hat die Shonen Sunday eigentlich nicht, bis auf jetzt Conan, was halt eben weltberühmt ist. Und sonst noch einige Serien, wie zum Beispiel Inuyasha, was auch noch den Sprung nach Deutschland geschafft hat. Oder jetzt eben auch Defense Devil, was ich zum Beispiel auch mal gelesen hatte, dass jetzt auch in Deutschland hier als Manga veröffentlicht wird, aber naja, also die bekanntesten Serien stammen daher nicht. Ja, ich bin sonst auch noch ein Fan von der Serie Hayate no Gotoku. Der Autor von der Serie ist ja ein sehr enger Freund von Gosho Aoyama und weil es auch so eine Comedy-Parodie-Serie ist, gibt es da sehr, sehr viele Conan-Anspielungen drin. Also es war, finde ich, die Serie mit den meisten Conan-Anspielungen auch. Ja, also es gibt ja schon sehr viele andere Serien von Gosho Aoyama, die auch in der Shonen Sunday veröffentlicht wurden. Zum Beispiel sei da auch zu nennen Kaito Kid, was ja 1988 startete. Und auch ganz viele andere Serien noch, die ich hier nicht weiter ausführen will, weil ich mich da auch nicht besonders mit auskenne. Er hatte ja viele Kurzgeschichten immer zwischendurch wieder. Ja, genau. Und dann ist es eben bei der Shonen Sunday in Japan auch noch so, dass es Doppelausgaben gibt. Das heißt, einige Wochen lang erscheint mal kein Kapitel, weil es eben Feiertage gibt. Das ist hier auch genauso mit Weihnachten und so weiter. Und Ostern können wir vielleicht noch dazu zählen, was es in Japan natürlich nicht so extrem gibt. Aber es gibt dort auch Doppelausgaben, damit halt in diesen Wochen dann keine Shonen Sunday erscheint. Das heißt, es gibt also praktisch eine Woche lang keine Shonen Sunday. Zum Beispiel war das so, dass es zum Beispiel eine Doppelausgabe 36, 37 gibt, die in einer Woche erscheint. Allerdings ist es keine Doppelausgabe, sondern einfach eine einzelne Ausgabe, die einfach, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das ist ziemlich kompliziert. Ja, es erscheint einfach eine Ausgabe und in der nächsten Woche erscheint keine Ausgabe. Und man nennt es einfach Doppelausgabe. So, fertig. Ja. Ich denke mal, das ist verständlich. Und dann hat Aoyama noch Möglichkeiten, sich Pausen zu nehmen. Also er setzt manchmal aus, um, wie es dann immer bei der Klick von unten runter steht, Informationen zu recherchieren. Ja, hört sich natürlich sehr schön an. Ja. In Wahrheit ist es, glaube ich, so, dass er da mal entspannt. Ich meine, ja, als Mangaka zeichnet man ja eine ganze Woche an so einem Kapitel oder man braucht ich bin neue... ganz sicher. Ich habe mal in irgendeinem Manga-Band gelesen, wo er sagt, dass er eigentlich gar keine Freizeit hätte und wenn er mal frei hat, nur Filme schauen würde. Oder aber in seiner Freizeit schon Plakate, also Conan-Plakate zeichnet. Ja, ja, er hat, genau. Ich stand, glaube ich, in irgendeinem Manga vorne drin. Das hat er auch, glaube ich, mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, auch 2011 war das, im letzten Jahr. Also ich weiß ganz genau, ich habe es mal gelesen, dass er wirklich alle Hände voll zu tun hat mit seinem... Also ich kann verstehen, dass er mittlerweile auch mal an Kaito Kid wieder zurückgeht oder hier nochmal ran, weil er macht ja nur Conan, ne? Und obwohl das... Nicht, dass er irgendwann wie Sir Conan Arthur Doyle anfängt, ne? Und den Conan von einem Wasserfall runterfallen lässt oder so. Dann aber bitte den Originalwasserfall, den Reichenbachfall. Genau, den Reichenbachfälle, ja. In der Schweiz. Die Reichenbachfälle, ja. Ja. Da soll er bitte nicht runterfallen. Ich finde es auf jeden Fall richtig und wichtig, dass er sich immer mal wieder, also so oft nimmt er sich ja gar nicht Pausen, aber dass er sich die hin und wieder mal nimmt, um halt auch mal eine kreative, schöpferische Pause einzulegen. Man muss ja auch mal immer Abstand nehmen vom Werk, um neue Ideen zu... Vor allem auch mal eine humane Pause, ne? Weil er macht ja nichts, ne? Also er hat ja... Er lebt ja für Conan und für sein Geld. Aufgrund der Doppelausgaben hat er eigentlich pro Jahr meistens... Also es gibt pro Jahr im Schnitt 2 Doppelausgaben. Das ist eigentlich auch so gängig. Und da hat er dann eben schon mal eine Woche frei. Und ansonsten sind er sich, glaube ich, noch 8 bis 9 Wochen frei. Also kann man rechnen, dass er im Jahr bei 52 Wochen, die das er ja nun mal hat, erscheinen 42 Kapitel und 10 Pausen hat er. Also das ist eigentlich eine ganz gute Quote, denke ich. Das sind dann ungefähr 20% Pause, die er da hat. Hört sich jetzt viel an, so viele vielleicht. Kapitel. Naja. Das reicht nicht mal für 4 Manga-Wände, ne, was in einem Jahr zustande kommt. Inwiefern? 42 Kapitel. Ein Manga-Band hat ja 9 bis 11 Kapitel, jetzt mittlerweile nur noch 11. Also nicht mal 4 Wände in einem Jahr. Naja, genau. Wenn man sich dann vorstellt, es gibt über 70 Bände. Wenn man sagt, hey, 4 in einem Jahr, es ist wirklich beachtlich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, wie wir auch schon am Anfang des Podcasts festgestellt hatten, läuft die Serie ja schon eine Zeit lang, seit 1994. Und dementsprechend ist das natürlich schon so eine Sache. Man könnte jetzt natürlich nachrechnen. Ich bin stolz, dass ich älter bin als Conan. 18 Jahre mal 40 Kapitel pro Jahr. Ich weiß gar nicht, wo man da rauskommt. Auf jeden Fall dürfte das in etwa die 800 Kapitel treffen. Nehme ich mal an. Also es sind immer ungefähr alle 3 bis 4 Monate erscheint dann ein neuer Manga-Band. Also die Manga-Bände, die auch hier in Deutschland veröffentlicht werden. Und genau, da sind wir jetzt momentan bei 75. Der ist ja, glaube ich, erschienen jetzt. Oder war das 74? 75. Also in Deutschland 75 ist schon erschienen. Ne? Ja. Wir warten ja auf 73. Genau. Und das ist eben auch so, dass da eben in Japan variiert wird zwischen einer Veröffentlichung in 3-monatigen Rhythmus und 4, manchmal sind es auch 4 Monate. Das kommt eben daher, dass sich Aoyama eben solche Pausen nimmt und damit man dann mit dem Manga-Bänden nicht so doll aufschließt zu den Kapiteln, wird dann mal ein Monat eingelegt, wo dann halt kein Band erscheint. Oder eben auch scheint der Band mal früher oder so weiter. Also ja, nicht wie immer, ne? Die variieren ja zwischen einem Monat und einem Jahr oder so, ne? Ja, die haben ja auch ganz pfiffige Zeiten. Ja, also... Ja, das finde ich auch ungünstig. Letztes Jahr war ja irgendwie gegen November oder so. Es war mal ein halbes Jahr Pause, also genau, das ist eine Frechheit. Da kam erst bis Oktober so nichts. Dann kam irgendwie gleich Band 70 und Band 71. Dann kam der Teil auf einmal, ne? So. Ja, das ist irgendwie... Mit dem Sonderband war das ja genau damals. Genau, eben. Dann kam der Teil auf einmal wegen dem Sonderband. Ich würde auch gerne noch auf den japanischen Anime eingehen, den es ja auch noch gibt, seit 1996 war das. Da wurde der Anime in Japan gestartet und wie man merkt, hatte der damals 2 Jahre Rückstand. daraus lässt sich auch schließen, warum die ersten Anime-Episoden ziemlich kurz sind. Also man merkt ja, dass einige Fälle, die im Manga ziemlich ausgeführt sind, die werden dann manchmal in einer Episode untergebracht. Das ist einfach dazu gedacht, dass man dann, also stelle ich mir auf jeden Fall so vor, dass man dann halt zum Manga aufschließt auf ein Jahr, also den zeitlichen Rückstand von 2 Jahren auf 1 Jahr reduziert und der wird dann halt eben noch bis heute eingehalten. Deswegen wird dann auch später... Naja gut, 1 Jahr, also mittlerweile schon weniger, oder? Ja, also, das ist ungefähr 10 Monate oder ich habe keine Ahnung. Also so in etwa kann man aber immer rechnen. Das ist auch immer mit es gibt ja auch mal zeitliche Zusammenhänge, zum Beispiel den Valentinstag, da muss der Anime natürlich, sollte natürlich auch zu Valentinstag erscheinen, das macht natürlich Sinn. Deswegen ist es ungefähr immer ein Jahr. Und genau, und damit das halt nicht zu sehr aufschließt, also es gibt ja, ein normaler Fall hat ja 3 Kapitel im Manga. Ja, etwa, ja. Das, also. Ja, also ich rechne jetzt einfach mal, um hier kurz ein Beispiel zu geben, ein Fall hat 3 Kapitel. Und die werden halt von Aoyama in 3 Wochen gezeichnet. Diese 3 Kapitel werden allerdings in 2 Anime-Episoden umgesetzt, die in 2 Wochen erscheinen. Das heißt, man hat 1 Woche gut gemacht. Wenn man halt immer so weitermachen würde, dann würde der Anime irgendwann rein theoretisch den Manga überholen. Also, was natürlich eigentlich nicht geht, weil der Manga natürlich Anime nicht. Ja auf dem Aber genau hier kommen ja auch die Filler ins Spiel, ne? Genau. Auf die du wahrscheinlich gerade hinaus wolltest. Das wollte ich nämlich auch, hast du gut erfasst. Da werden dann halt eben Filler-Episoden eingespielt, die es in einigen Anime-Serien gibt, in anderen auch nicht. Das ist aber ein anderes Thema. In Detective Conan gibt es sie und man kann darüber streiten. Also, die sind eben dazu gedacht, dass man halt den zeitlichen Abstand zwischen dem Anime und dem Manga wahrt und dann eben garantiert, kann, ja, dass es ungefähr 1 Jahr ist. Genau. Genau. Es gibt natürlich da qualitativ, ich sag mal, hochwertige und minderwertige Filler. Aber der, wo heute läuft, der ist übrigens sehr hochwertig. Der Cast kommt zwar raus dann, wenn die Folge schon lang gelaufen ist, aber das Haus der 200 Masken ist einer meiner absoluten Lieblingsfiller. Möchte ich mal loswerden. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich immer wieder Perlen unter den Fillern. Ja, wirklich. Man denkt gar nicht, dass das Filler sind. Bis man im Wiki sieht, Filler-Episode. Oh, ja. Zombie-Episode. Oh nein, nicht wieder. Ja. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist so der Werdegang des Mangas und so die Entwicklung. Am Anfang hat ja Aoyama teilweise noch die Fälle sehr lang gestreckt im Manga. Also durchaus so 5 bis 6 Kapitel waren so an der Tagesordnung auch für normale Fälle. Und inzwischen ist er eben, wie du schon meintest, Philipp, zu diesem 3-Kapitel-Kompaktheitsfall übergegangen. Kompakt, ja. Naja, er macht, finde ich, so alles kompakter jetzt. Und das, denke ich, ist auch aber so trotzdem eine... gut, ne? Also, ja, ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem Zeichenstil und mir gefällt's. Ja, also der, also der Zeichenstil ist wirklich einer der besten, den man so in der Manga-Szene finden kann. Vor allem auch... Und war am Anfang wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vor allem auch den London-Fall kann man da herausheben. Also der ist von der Zeichenqualität... finde ich der beste Fall, den es überhaupt gibt. Also wer den nicht gelesen hatte, sollte da unbedingt nochmal sich Band 71, 72 kaufen. Das nur mal so nebenbei. Ich habe jetzt Marcel unterbrochen. Ja, ich wollte halt nur darauf hinaus, dass der Anime wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen den Manga beeinflusst hat, weil der Manga hat ja dann nur noch 3 Kapitel pro Fall durchschnittlich, also die meisten Fälle haben halt 3 Kapitel. Und das ist, denke ich, dieser Kompaktheit geschuldet. Das stimmt, ja. Weil man will halt im Anime die Fälle in 2 Teilern möglichst umsetzen. Und oder deswegen, in einem sogar. Ja, eben. Wenn man denn die Fälle stattdessen im Manga so lang zieht und so und actionreicher macht, also größere Bilder und so, dann braucht man sehr viel mehr Kapitel für eine Episode. Und wenn jetzt Gosho Aoyama mal 3 Kapitel macht für 2 Episoden, dann ist es wirklich sehr kompakt. Weil viele andere Serien, Shonen-Serien oder so, die brauchen viel mehr Kapitel für eine Episode. Und so kann der Anime eben gut aufschließen. Mhm. Ist ja auch so eine Sache bei Detective... Okay. Ja? Ja, aber ich fühle mich jetzt nicht so, als hätte mich jemand mit 2 Kapiteln geraubt oder so, weil ich finde, es passt schon, wie es ist. Also, auch im Vergleich mit früher, es war damals gut und so wie es jetzt ist, ist es eben auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das früher vielleicht ein bisschen zu kompakt, auch im Anime. Da kommt man teilweise doch nicht ganz so gut mit, habe ich irgendwie das Gefühl. Auch wenn man, liegt vielleicht daran, dass ich zuerst die, also nicht gleich zu Beginn die ersten Episoden geguckt habe, sondern erst die späteren Episoden, also bei 500 Schieß mich tot. Und dann habe ich mir irgendwann mal die ersten Episoden angesehen und das fand ich dann doch schon ein bisschen ziemlich gequetscht und kam da auch nicht ganz so gut mit. Von daher kann man sich ja wahrscheinlich auch streiten, was denn jetzt ja, oder es war die Schneidequalität von RTL 2, ne? Das kann natürlich auch sein, also bei Viva ist es natürlich jetzt deutlich besser, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, danke Viva, hallo, danke. Obwohl es bei den ersten Episoden natürlich auch noch geschnitten war, muss man dazu sagen. Ja, gut, aber, ne? Ja, ich das muss auch sagen, aber, dass ich so an den ersten Episoden teilweise schon was auszusetzen habe, wo dann ganz viele Kapitel in einer einzelnen Episode umgesetzt wurden. Weil ich denke, da hat man sich dann vor allem auf den Fall konzentriert. Stimmt, ja. Und man hat dann so die schönen Szenen, so kleine lustige Szenen so am Rande, keine Ahnung, woran so einen kleinen Wutanfall hat oder so mit Karate so einen Kick macht, was eher unwichtig für den Fall ist, hat man dann ausgelassen, weil man eben nicht genug Zeit hat in der einen Episode. Das finde ich dann schade, wenn so schöne Szenen halt fehlen, ja, die im Manga da waren. Vor allem verfälschen solche Sachen eigentlich auch die Originalhandlung. Also es ist natürlich nicht jetzt ganz so wichtig, wenn da irgendwie so ein Karate-Kick oder sowas fehlt. Aber wenn man zum Beispiel sich Episode 5 anguckt, der zweite Organisationsfall mit dem Explosion im Express und sowas. Ah ja. Also das ist halt auch wieder eine andere Sache. Das war gemein, ne? Da ist ja, im Anime sind ja dann andere Leute dort. Ja, genau. Also ich dachte, was soll das denn werden jetzt? Das warum macht man das? Nee, ganz im Ernst mal. Habt ihr eine Ahnung, warum man hätte so entscheiden können? Ich hab's nicht verstanden. Wahrscheinlich wollte man die Spannung behalten oder irgendwie sowas. War ja auch bei Masamis Armbanduhr so. Ja, jetzt mal im Ernst. Wäre die Spannung nicht viel höher, wenn es wirklich die Männer in Schwarz gewesen wären? Also ich hab's nur so verstanden oder gehört, dass man sich beim Anime halt noch nicht sicher war, wie erfolgreich der halt werden wollte, wird. Und deswegen hat man die Männer in Schwarz am Anfang so ein bisschen versucht rauszulassen, falls eben der Anime floppen sollte, dass man dann den einfach so mittendrin canceln könnte oder so, denke ich mir einfach. Also, dass man dann halt mit einer normalen Episode aufhört, ohne die Männer in Schwarz gute Idee, ja, zu lösen. Das kann natürlich sein, ja. Also, es ist immer noch ein ungelöstes Rätsel. Ich denke mal, da könnte man sich auch noch Jahre drüber streiten. Man könnte auch hinfahren und ihn fragen. Wen willst du fragen? Wenn man noch Geld hat. Naja, ob Aoyama davon weiß, ich denke mal schon, ja. Also er wird es auf jeden Fall im Nachhinein muss er auf jeden Fall wissen, erfahren. Ja. Er ist ja der Rechteinhaber dahinter. Mhm. Stimmt auch wieder. Naja, ein anderes Thema ist aber auch die Chronologie der ganzen Fälle. Oh, ja. Die wird ja im Anime auch ziemlich auf den Kopf gestellt. Also was im Manga irgendwie im Band 1 alles hintereinander passiert, das ja, wird dann im Anime teilweise doch ziemlich durcheinander gebracht. Genau, gerade am Anfang, also später habe ich es eher nicht mehr erlebt, aber am Anfang wird doch ziemlich gewürfelt, weil die halt denken, ja, stellen wir lieber erstmal alle Leute vor und werfen dann die Fälle hinterher und so, ne? Ja. Und ja, also, so habe ich es mir vorgestellt, dass wir erstmal alles zeigen und richtig in die Serie einführen wollen. Genau, also und hier dann alles hinterherwerfen, was halt im Manga schon geschehen ist. Es ist ja so, dass es mit Band 1 beginnt, also die Anime-Folgen stammen zuerst aus Band 1, dann aus Band 4 direkt. Das war wahrscheinlich deswegen, damit man die Detective Boys gleich drin hat, mit der Schatzsuche. Und dann geht's die waren ja sowieso schon drin. Ja, die waren im ersten Teil schon in dem in der Achterbahn, Genau, in der Achterbahn. In Tropic waren die im Manga ja auch nicht dabei. Ja, man ist genau wie ich sagte, wollte man, ne? Die wollen Kinder sofort alle reinwerfen, damit man sich schon die Charaktere im Blick hat. Genau, ja, das denke ich auch. Vielleicht wollte man eher versuchen, so eine jüngere Zielgruppe irgendwie anzusprechen mit dem Anime und gleich die Detective Boys reinzubringen. Naja, jüngere Zielgruppe. Ich meine, die Achterbahn, der Fall ist ja schon etwas einen der brutaleren. Vielleicht hatte Aoyama als absoluter Detective Boys-Fan hat bestimmt auch seine Finger im Spiel gehabt und gesagt, hier die Detective Boys müssen früher im Anime auftauchen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, er quält uns ja auch manchmal jetzt. Der ist ein Fan von den Detective Boys? Ja, es ist doch immer so, wenn ein Organisationsfall kommt und es gerade der spannendste Höhepunkt da ist, dann kommen die Detective Boys. Das ist immer so, ja. Deswegen, also entweder so oder es kommt das eine Ending. Alle meine Träume. Da war ich früher auch immer ganz böse. Nur du kannst sie verstehen. Ah! Morgen dann. Ja. Naja. Jedenfalls stimmt es, also am Anfang waren im Anime die Folgen schon teilweise ziemlich durcheinander gewürfelt. Ja. So, mein Extrembeispiel ist aber doch der Fall mit Agasas erster Liebe. Der war ja im 40. Manga-Band. Und wir wissen ja, dass in der japanischen Episode 345 dieser große Organisationsfall war. Der ist ja aus Band 42. Und Band 40 müsste eigentlich davor kommen, der Fall mit der ersten Liebe. Der kommt aber fast 100 Episoden später erst, also erst in Episode 421 wird der umgesetzt. Das fand ich auch ziemlich erstaunlich, dass die den sich so lange aufgehoben haben. Vielleicht dachten die, da kommt noch was zu der Frau, aber kam mir nicht. Also ich habe mal jetzt den Wiki-Artikel zu Band 2 geöffnet und ich möchte mal, also er hat ja ganz normal, also 10 Kapitel, früher waren ja 10 Kapitel eher drin und da möchte ich auch mal sagen, da gibt es, diese Kapitel wurden in 3 Episoden unterteilt und die Anordnung ist auch sehr kurios, also die ersten 3 Kapitel sind Episode 39, die darauffolgenden 4 sind dann Episode 14 und dann nochmal ein paar in Episode 21, also wie wir schon sagten, bunt gemischt. Ja, was die sich dabei gedacht haben, ist jetzt auch wieder so eine Sache. Das ist aber auch immer, es gab ja mal eine Zeit lang, da mussten sie das machen. Wenn zum Beispiel der Fall mit dem Lagerhausfall, wo die Detective Boys den Fall mithilfe von Heiji gelöst haben, der dann gleich in den nächsten Fall überleitete, dann müssen sie ja diese Folgen praktisch hintereinander bringen, können dann nicht zwischendrin einbauen. Das ist halt so eine Sache, da halten sie sich dann auch gut und gerne dran, aber dann gibt's auch wieder so Zeiten, wo sie einfach alles wieder durcheinander bringen und sich nicht daran halten. Warum auch immer. Liegt wahrscheinlich, wie ich vorhin auch schon andeutete, mit diesen zeitlichen Zusammenhängen. Also wenn Valentinstag da ist, dann ziehen die einfach eine Folge, die zeitlich kein Limit hat, ziehen die einfach vor und bringen dann den Valentinstag am Valentinstag. So in etwa. Ist natürlich auch so eine Sache. Oder die bringen halt noch einen Filler davor. Das kann auch sein. Oder eine remasterte Folge. Genau. Das sind überhaupt auch noch, wo wir das hier gerade haben. Remasterte Folgen, das sind praktisch Episoden, die in Japan wiederholt werden. Also zum Beispiel jetzt liefen ja in letzter Zeit viele Fußballfolgen, die werden halt in Japan einfach nochmal neu aufgegriffen und nochmal wiederholt. Teilweise auch mit einer besseren Qualität oder einfach nur in 16:9 zurechtgeschnitten. Also, ja. Ja, wirklich zurechtgeschnitten oder abgehackt? Nee, ich glaube, die werden einfach nur abgehackt. Genauso wie es jetzt auch beim der One Piece Anime soll in Japan auch neu aufgelegt werden, komplett. Und da haben sie einfach... Wird er schon, okay. Der läuft da schon, der haben hat sie auch gute Einschaltquoten. Da haben sie auch nur das zurechtgehackt, wie man so sagt. Da war der Mumienmann am Werk und hat da einfach mit seiner Axt dran. Ach nee, das war was anderes. Guter Vergleich. Das war was anderes. Ja. Naja, jedenfalls gibt es im Anime ja so ein paar Schnitzer auf jeden Fall. Einmal war ja das mit Akemi Miyano, wo die Episode erst total verfälscht haben und einen anderen Charakter da eigentlich irgendwie und reingebracht dann Jahre haben. Später, ja. Und dann kam nochmal die Folge in 135, glaube ich, dann nochmal ein bisschen anders, aber originaler fast. Und das zweite war ja, dass Gin und Wodkas Namen eben nie aufgetaucht sind, weil in Episode 5, wie du meintest, Kevin, Explosionen im Express, da kamen ja die beiden einfach nicht vor, da waren ja andere Charaktere statt Gin und Wodka. Deswegen sind die Namen nie gefallen, weil Conan hat die ja da aufgeschnappt über seinen Mikroremitter oder wie es heißt. Und die haben dann einfach, ich glaube, das war in der Episode der Nebelkobold hieß die, das war ja das zweite Special, glaube ich. Da haben die es am Anfang einfach so kurz erwähnt in so einer Zusammenfassung der Serie, dass die Gin und Wodka heißen. Naja, das hat der Anime total vermurkst. Also im Anime gibt es natürlich immer ein paar Unklarheiten, weil man halt auch nicht mal genau weiß, was Aoyama denn jetzt mit diesen Sachen sagen wollte. Also ist ja so eine Sache, bei Detektiv Conan sagt Aoyama ja viel, was nicht direkt, sondern einfach nur so ein bisschen indirekt. Ja, ist logisch. und die Anime-Produzenten kommen da eben nicht immer ganz genau drauf und dann packen die halt einige Sachen, lassen sie einige Sachen raus, wo sie denken, es ist unwichtig. Im Endeffekt könnte es aber doch wichtig sein oder es ist vielleicht sogar wichtig. Ich habe jetzt ja auch mal ein Beispiel mit wem wohl? Subaru Okiya. Da kennen ja einige von euch sicherlich den Kaufhausfall aus Band 67, wo er da auf den Narben-Akai trifft. Da ist es eben so, dass Subaru Okiya er ist ja oben drin mit dem Narbenmann auf einer Etage gefangen, als Geisel, und drückt dann auf seinem Handy eine Taste und dreht sich nach rechts um und sieht dann da den Narbenmann. Im Anime ist es eben so, dass er dort mehrere Tasten drückt auf seinem Handy und sich dann nach rechts umdreht. Das mag jetzt vielleicht irgendwie kleinlich sein, aber wenn man mehrere Tasten drückt, ist es doch eine ganz andere Sache, als wenn man nur eine einzige Taste drückt. Wenn man eine Taste drückt, dann kriegt man vielleicht eine SMS oder so und sagt Anzeigen, liest was und dreht sich dann nach rechts um. Und wenn man, das ist halt auch so eine kleine Sache, aber die könnte im Endeffekt wichtig sein. Aber weil man das auch noch nicht weiß, weil der Manga noch nicht so weit fortgeschritten ist, haben die Anime-Produzenten einfach irgendwas eingebaut oder vielleicht auch verfälscht, was man im Nachhinein noch gar nicht weiß. Das sind halt eben so eine Sache. Ja, anscheinend gibt es wirklich Probleme mit der Kommunikation, ne? Zwischen dem Anime-Team und Aoyama, weil keine gute Arbeitsteilung. Ja, das sind natürlich Mängel, die unterlaufen können, wenn die sagen, okay, ja, aber wir lassen jetzt hier, wir machen einfach, wie wir denken, damit wir heute Abend früher Schluss machen können, ne? Aber wenn Aoyama sagt, passt auf hier, ihr dürft dann nur, bei meinem Beispiel zu bleiben, ihr dürft dann nur zeigen, dass Okia eine Taste drückt, dann sagen die Anime-Produzenten, halt mal, warum soll er denn nur eine Taste drücken? Und dann haben die gleich wieder so einen Hinweis und könnten dann eventuell irgendwas rausfinden, was denn story-relevant ist. Wobei also, ist aber schon mal, ich habe auch mal wieder irgendwann gelesen, dass Aoyama schon mal ein Blatt Papier beim Anime-Team vergessen hätte. Und wenn das Team das Blatt wiederfinden würde, dann kämen sie auf die Identität von Anokata. Ach, mir fällt gerade ein, wo du es alles her hast. Das war von dem Interview tatsächlich, was er letztes Jahr gegeben hat. Da hat er es geschrieben oder gesagt. War es auch von dem einen Interview? Ja, das war das eine Interview letztes Jahr. Genau, das war nämlich während des Wermutplots, glaube ich, wo er wirklich Papiere irgendwie hat liegen lassen. Ja, richtig. Also, um vielleicht nochmal ein besseres Beispiel zu nennen, das ist zum Beispiel auch Shuichi Akais Tod. Das dürfen jetzt vielleicht viele daran gedacht haben, aber ich natürlich nicht. Nee, also da war es ja so, dass Akais Kopf in einer bestimmten Position lag und im Anime sah man das teilweise gar nicht oder ganz anders und das hat die Tatsache vielleicht auch ein wenig verfälscht. Also wenn man Wobei ich aber in dem Fall glaube, dass sich hier das Anime-Team nur sichern wollte. Die hatten wahrscheinlich Angst, hey, das ist eine so sensible Stelle im Manga, weil der ist wirklich, die ist ja sehr detailliert im Manga, wirklich. Mhm. Die hatten einfach eine Angst, die könnten da etwas sehr, sehr Gravierendes falsch machen und dachten halt, hey, okay, wir machen es einfach so, wir zeigen einfach gar nicht. Ja, aber das ist auch keine wirkliche Entschuldigung, finde ich. Also eine Entschuldigung nicht. Man sollte das, was im Manga steht, auch wirklich so übernehmen. Ja, also es ist schwer, weil ja, ich verstehe es ja schon. Manga ist ja nicht bewegt. Aber man, wenn man sich wirklich mit der Serie beschäftigen will und auch ganz genau alle Details herausarbeiten möchte, dann sollte man auf jeden Fall immer den Manga zu Rate ziehen. Ich denke mal, Beispiel oder haben wir in dem Fall sogar wirklich Aoyama persönlich, weil genau. Da hätte ich mich auch nicht rangetraut an die Szene. Es gibt ja auch in Japan spezielle Sachen. Zum Beispiel diese, es gibt ja in Japan Schriftzeichen, die Kanji. Und neben, also dürfen vielleicht einige von euch schon gehört haben, das sind eben diese verkrüppelten Schriftzeichen. Die man überhaupt nie versteht, wo es 1 Milliarde von gibt, um mal bei kleinen Zahlen zu bleiben. Also es gibt mehr Zeichen davon, als Griechenland Schulden hat. So. Und, ja, wahrscheinlich. Dann werden daneben, für kleine Kinder ist die Serie auch gedacht, deswegen werden daneben diese Kanji nochmal in Furigana. Genau, also in der Umschrift für kleinere Mitleser sozusagen. Und dann gibt's eben damit auch, sie immerhin wissen, wie man es ausspricht. Genau, und dann gibt's eben auch Szenen, wo Aoyama das bewusst im Japanischen benutzt. Zum Beispiel hat er beim Treffen von Akai und Jin, also wo Akai da über 500 Meter eine Kugel auf Jin schießt, durchs Gewehr durch und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Da benutzt Aoyama bei Akai die Kanji, also 2 Kanji, die übersetzt Erzfeind bedeuten, also Koibito-san. Allerdings schreibt er dann als Furigana oder wie auch immer man das bezeichnet, dann Koibito daneben, Das bedeutet... Darüber, oder? Ja, ich glaube, darüber... Man schreibt ja von oben nach unten im Japanischen. Ach, also nee, auf jeden ja, Fall... Manga wird von oben nach unten, ja. Dann daneben, ja. Auf jeden Fall bedeutet wahrscheinlich das, rechts daneben, ja. Genau, auf jeden Fall bedeutet das eine Erzfeind und das andere Geliebter. Also ist das so eine... oh, das ist gut. So eine ja. zweideutig, so eine gespaltene, also so, ja. Geliebter Erzfeind sozusagen. Das ist interessant, ja. Also das ist sowas, was man im Deutschen zum Beispiel... Oder Im auch, Deutschen war auch die Szene dann mein geliebter Feind, oder? Ja, genau. Das kann man halt nicht so treu übersetzen. Und auch im Anime ist es auch so eine Sache, das kann man ja auch nicht so übernehmen. Also das ist auch das einzige Beispiel, das mir dazu bekannt ist. Aber das ist auch so eine Sache, wo man halt nur im japanischen Manga auch wirklich weiterkommt. Im Deutschen ist man da ja schon ziemlich aufgeschmissen. Oder? Ich finde auch. Wobei ich die Lösung aber gut finde. Ja, die ist einfach nicht beide schlecht. Wörter zu nehmen. Aber das ist, finde ich, immer so ein interessantes Stilmittel. Das benutzen ja auch viele Mangas. Mein Lieblingsbeispiel ist da ja aus Bakuman, wo die immer zu ihrem Rivalen sagen, geschrieben als Rivale, aber gesprochen als Freund. Also das ist, finde ich, auch immer sehr interessant. Mhm. Oh, das kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich nur den deutschen Manga lese. Aber ach so, ja. Siehst du, da fallen immer solche Details weg. Das ist dann immer schade. Hm. Aber naja, das ist die japanische Sprache. Die hat ihre Eigenheiten. Überhaupt auch zwei sehr gute Mangaka, also muss ich mal sagen, die von Bakuman und Death Note. Nun gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne mal weitermachen mit einem deutschen Manga, wo wir erstmal genau. zu kommen. Die übernehmen eben nicht die Shonen Sunday-Ausgaben, die wir vorhin noch besprochen hatten, sondern, also es gab ja früher mal so Hefte von Carlsen und so weiter, wo die auch einzelne, es gibt glaube ich immer noch diese Daisuki, ne, heißen die? Daisuki geschrieben. Ich kenne nur diese, wie heißen denn die? Von EMA gibt's auch sowas. Shinkan, genau. Das meine ich nicht. Oh, also es nein? gibt solche, da drucken die auch einzelne Kapitel ab, genauso wie die Shonen Sunday das macht, in so einem bestimmten Rhythmus. Und das gab's auch mal in Deutschland, aber weil es niemand gekauft hatte, ich meine auch, ist auch irgendwie sinnlos, naja. Für Deutsche schon, ja. Gibt's das hier eigentlich nicht. Also es gibt nur hier die deutschen Manga-Bände. Und da startete EMA im November 2001 mit dem ersten Band und hat danach dann eben immer weiter alle Bände herausgebracht. Früher war es, glaube ich, zweiwöchentlich, dann haben, monatlich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer so gewesen, ne? Oder hat man zwischendrin mal auf einem... Nee, man hat zwischendrin auch mal gewechselt. Genau, ein Monat war das damals und dann haben die dann irgendwann nochmal die Short Stories dazwischen gepackt, die ja auch mittlerweile eingestellt wurden. Und als man dann ziemlich dicht am japanischen Manga dran war, also ist auch so eine Sache wie beim japanischen Anime, und dem japanischen Manga, da hat man dann halt den Rhythmus von 2 Monaten eingestellt und hat gesagt, wir erfinden jetzt einfach einen Rhythmus. Wir machen, wie wir wollen. Indem so wir gucken, wie das Wetter morgen wird oder was ich was. Ach, wir machen es spontan. Ja, irgendwie so. Also das hat keinen festen Rhythmus momentan mehr. Das war, glaube ich, ab Band 64, 65 irgendwo, da hat man, glaube ich, den Rhythmus gewechselt. Wobei aber EMA dafür nicht immer Schuld hat. Denn... Ich habe mal gelesen, wenn der deutsche Stand, 66, ja. wenn der deutsche Stand zu nah an dem japanischen war, dann haben die gar nicht erst die Lizenz bekommen. Ja, ist natürlich so eine Sache, dass man... Es waren gezwungene Wartezeiten. Es wird auch manchmal teurer. Also, kann ich mir vorstellen, wenn man halt dichter dran ist, als wenn man sich eine ganz uralte Serie kauft, die ist natürlich dann viel billiger. Tja... Naja. Ja, wird wahrscheinlich so sein. Und deswegen gibt es jetzt eben einen so komischen Rhythmus, dass man manchmal 6 Monate warten muss, dann wieder 1 Monat, dann mal wieder 3, 4, 3, 20 also, Monate. Immer noch kein Rhythmus, ja. ne? Also. Ich bin ja immer noch dafür, dass EMA einfach den japanischen Rhythmus übernehmen sollte, einfach alle 3 Monate oder eventuell auch alle 4 Monate oder vielleicht auch noch mal ein paar Sonderbände dazwischen, so wie sie es jetzt auch machen mit den Kaido-Kid-Bänden, die ja neu aufgelegt werden. Ja, oder auch zum Glück. Oder auch die Short-Story-Bände nochmal neu oder weiterführen. Es gibt ja noch einen ganz interessanten Band mit einem Organisationsfall, soweit ich immer sagen will. Vielleicht erscheint das ja noch in Deutschland. Und also ich finde, man sollte mal einen festen Rhythmus machen, nicht einfach sagen, hier 6 Monate, 1 Monat und aber ja. Nun gut. Ja, genau. Es gibt ja, wie du schon sagtest, auch die Short Stories, ne? Genau. Ich habe sogar einen, den ich schau mal kurz um die Ecke, den zweiten, und ich muss ehrlich sagen, also, Ja, das sind wirklich Short-Stories. Also, ja. Shorter geht kaum noch, weil das sind wirklich ein paar Seiten kompakter als kompakt. Das ist eigentlich nur ein Kapitel, wo ein Fall ist, oder? Ja, und manchmal später, also, später werden es mehr. Also oh, ich glaube, ich muss auch. Also ich habe auch einen und da sind, glaube ich, alle nur zwei Kapitel lang. Ich glaube wirklich, alle sind zwei. Ja, ja, früher war es mal ein Kapitel, dann zwei. Ja, ne? Ich hab auch es kommt auch immer auf die Zeichner an. Das sind ja also Aoyamas Assistenten, die das genau, zeichnen. Ja. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe durch die Short Story Bände den Einstieg in den Manga zu Detective Conan gefunden. Bin da auch. Oh, echt? Ja. Was? Interessanter Fakt. Ja, könnt ihr euch gleich aufschreiben. Also nicht durch den Anime, sondern durch die Nein, Short-Story. Ich hatte natürlich den Anime gesehen, aber ich habe erst durch den Short Story Band das wiederentdeckt, sozusagen. Ah, okay. Ja, und die erschienen dann eben, die Short Story hier auch in Deutschland eine Zeit lang und wurden dann eben wegen schlechter Verkaufszahlen eingestellt, was man durchaus verstehen kann, weil es einfach nur sinnlose. Nee, ich will nicht mal sagen sinnlose. Also einige wurden ja auch als Anime-Episoden umgesetzt, so gut waren die. Und stimmt, ja. Die werden auch in Japan und noch immer weiter fortgeführt. Auch wenn es keinen regelmäßigen Rhythmus gibt. Also jetzt erschien gerade wieder ein Band nach knapp anderthalb Jahren. Mal wieder einer. ist glaube ich, nicht schlecht. Also, ja, wenn die Assistenten mal ein bisschen Bock haben. Sie geben auch mal ein bisschen Ruhe für Aoyama, ne, finde ich. Inwiefern? Also, nicht Ruhe für ihn, aber genau, für die Fans meine ich eher. Weil, dann haben die immer noch mehr Futter. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also wenn... Ach doch, ich fand es sehr angenehm. Wenn... Auch mal, was anderes zu lesen. Klar, es sieht ein bisschen komisch aus und so, aber es liest sich trotzdem angenehm, finde ich. Ja, es ist aber so, das ist irgendwie nicht so das Wahre, also es ist zwar schon ein bisschen daran angelehnt, aber wenn man jetzt was vom Originalauto haben kann oder nur was von seinen Assistenten, die vielleicht irgendwie ein paar billige Tricks übernehmen, dann ist das natürlich schon ein Unterschied. Das ist ja auch... Nein, ich meine ja zwischendrin. So als Überbrückung bis der nächste Manga kommt. Ja, das natürlich schon. In Deutschland wäre es auf jeden Fall hilfreich und in Japan ist das auch. Also, ja, bietet sich an. Aber wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen, da kann man natürlich nichts machen. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen ankurbeln. Also ich habe ja den zweiten Band von Short Stories Lure, weil den mir jemand bei Ravioli.de angeboten hat. Oh. Er sagte, hey, du bist doch Conan-Fan. Ich sagte, hey, ja, bin ich. Und dann hat er mir hier, und ich habe gesagt, ja. Und zack, war gekauft und naja. Dann hatte ich einen Band. Also meiner war der erste, mit dem ich da den Einstieg gefunden hatte, war Band 4. Jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, Band 1 bis 7 und dann noch 17 und 18, also meinen letzten. Die Rest habe ich leider nicht kaufen können. Die sind ja auch mittlerweile schon vergriffen, genauso wie die alten Kaido-Kid-Bände, die ja mittlerweile nur aufgelegt werden. Ja, die sind ja schon Herbst, Winter, Sommer. Entweder vergriffen, verkauft oder im Müll, ja. Im Müll, ja. Das ist bitter, ja. Das ist dann Blasphemie, ne? Nun, Gotteslästerung. Kommt auch schon näher. Ja. Okay, ich finde, wir machen mal weiter mit dem dem deutschen Anime. Anime? Genau, der ja zurzeit bei Viva 2002. Läuft. Genau, der erschien 2002 bei RTL 2. Das ist ja Kevins Fachgebiet, wenn man so will. Wenn man will, ja, aber eher nicht. Genau, also da hatten sie sich dann RTL 2 die ersten Rechte gekauft und die ersten 102 Episoden veröffentlicht, also Staffel 1. Und ja, dann ging das auch weiter irgendwann 2003 war es, glaube ich, mit Staffel 2. Und später folgten dann noch 2000 Staffel 3 und Staffel 4, also die aktuellen 333 Episoden. Die letzten 9 Episoden kamen 2006 nach Deutschland und mittlerweile läuft da auch nichts mehr. Hm. Veröffentlichung wurde jetzt mittlerweile eingestellt, schon seit 2006 dann eben. Und tja, die Wiederholungen laufen und es wurden ja für neue Folgen schon bei Viva in der Umfrage eine Option angegeben und abgestimmt, ob es das aber wirklich neue Folgen gibt. Das steht ja noch nicht fest, wird man abwarten müssen, ob Viva denn sich um neue Folgen bemüht. Also ich denke mal, bemühen auf jeden Fall, wie viel das dann am Ende kostet, ist wahrscheinlich die größte Frage. Ja. Die Einschaltquoten sind ja auch kein Ding, also... Nee, also die sind ja mittlerweile, also für Viva-Verhältnisse perfekt. Ja, ich denke mal schon. Wir haben ja sogar einen eigenen Twitter-Hashtag, nochmal darauf hinzuweisen. Ja, haben die sogar gemacht, ja. Und das, obwohl One Piece in der Umfrage wirklich... Also in der Umfrage ist ja One Piece wirklich viel beliebter. In den Quoten aber teilweise ist doch Conan eher vorne. Und nicht nur das, Viva hatte einen Hashtag für Conan, aber nicht für One Piece. Ja, wobei ich schon gelesen habe, dass einige Fans, denen ich auf Twitter folgt, die kreieren sich ja schon einen eigenen Hashtag für One Piece, also ja, Viva-OP oder sowas. Also das ist schon amüsant, ja. Bin natürlich froh, dass Conan einen offiziell gibt es keinen ja, das ist natürlich, Hashtag das ist zu One Piece. Ja. Interessant finde ich das. Genau. Und also ich glaube, Viva hat Hashtags zu, also Conan, OC California. Das Opening von der Serie ist cool. Die Serie selber ist aber Schrott. und ich glaube noch zu noch einer Serie, aber die fällt mir gerade nicht ein. Wahrscheinlich auch gutes Opening, aber Schrott. Ja, genau. Und dann, also beim japanischen Anime ist das natürlich auch mal so eine Sache, dass es dann halt eben auch entsprechend, glaube ich, mehr Geld kostet, wenn man die aktuellen Folgen kauft. Bei den älteren dürfte das aber, glaube ich, ein bisschen billiger sein. Also ist meine Vermutung. Und von daher stehen die Chancen wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Bei One Piece gibt's ja, glaube ich, schon 400 Folgen auf Deutsch. Und in Japan 500. In etwa, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hat One Piece in Japan. Ich schätze mal 550 vielleicht. Also weniger als Conan. Also der Unterschied ist da geringer. Das ist, dürfte vielleicht. Vielleicht kann man immer Conan minus 100 Episoden rechnen oder so. Also ich habe, glaube ich, mal gesehen, die haben ungefähr 100 weniger. Ja, also ja, es sind weniger, auf jeden Fall. Das lege ich mir bei 550 ja gar nicht mal so falsch. Ja. Also bin ich mal gespannt, was Viva denn da macht. Also. Ja, also RTL 2 hat ja so den 200er-Episoden, sage ich mal, einige Schnitte doch begann und auch Openings. Ja. Der Sender, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, so in etwa. Nee. Furchtbar. Ja, wo wir dann auch gerade schon eben bei den Spin-Offs waren, also es gab ja die Short-Stories, daneben gibt es ja noch zig weitere interessante Sachen, die auch gar nicht mal alle so nach Deutschland gekommen sind. Also es gab, okay, fangen wir mal an mit dem, was nach Deutschland gekommen ist, das sind nämlich die Kinofilme. Da gibt es ja in Japan jedes Jahr einen neuen, jetzt wurde ja mittlerweile auch schon wieder neue angekündigt, wie ich mitbekommen musste. Und die haben jetzt auch alle schon den Weg nach Deutschland geschafft, soweit man die Lizenzen sich sichern konnte. Also 14 sind momentan da. Der 15. wurde gesichert. Erscheint wahrscheinlich im Herbst. Er wurde angekündigt. Ja. Und also es ist auch schön, dass die Filme dann hier nach Deutschland gekommen sind. Wenngleich man hier wahrscheinlich als Lizenzgeber, also als Kassier gibt er hier wahrscheinlich One Piece eher den Vorzug, wie ich das Gefühl habe. Immer noch. Ja, ist wirklich so, leider. Ist ja, zwar schade, leider. Aber was will man machen. Ist eine schöne Serie, aber ne? Genau. Also wir wollen ja lieber. Die Kinofilme erscheinen Japan anbei auch als DVD immer noch, ein halbes Jahr später, und Blu-ray, früher auch als VHS, aber das kauft sich mittlerweile niemand mehr, von daher wurde das eingestellt. Die Soundtrack-CDs gibt's auch immer passend zum Kinostart. Und stimmt, ja. Die sind auch leider nicht nach Deutschland gekommen. Also ich als Fan von Soundtracks eigentlich hätte mir die doch schon gerne gekauft. Also, wir haben aber immerhin eine CD mit den Liedern von RTL 2. Genau, die haben wir auch in Deutschland. Die das haben ist, wir. Das ist sehr schön. Da sind auch alle Lieder. Ich glaube, der hat 14 oder 15 Lieder. Ich muss mal sogar wühlen. 18, 20? Also ist ach, auf jeden was? Fall. Nein. Sind sehr viele und es sind alle Lieder drauf, alle Openings und Endings. Das ist sehr schön. Eins ist zwar verdeckt, ne Kevin? 18 Lieder? Ne, 19. Also wer es noch nicht wissen sollte, wenn ihr bei den Track 1 einschaltet und einen Sony, wie nennt man das, CD-Player nennt man sowas, habt. Wiedergabegeräte. Genau, dann könnt ihr nach hinten spulen und dann hört ihr noch ein Extra-Lied. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. In die Minusspur. Früher war das so, das gab es noch für geheime Botschaften oder Morsenzeichen, aber ja. Genau, 252. Und dort hört man nämlich, die Liebe kann nicht warten. Ja, das letzte fehlende Opening auf diesen, was ja von, nicht von Toiko, sondern von MME Studios da produziert wurde, und deswegen MME ist es wahrscheinlich ist auch so auch, verdeckt. MME macht ja die Liebe normalerweise nicht, aber MME übernimmt die Synchronisation. Genau, ja. Oder übernahm. Von Detektiv Conan und ja. Von daher, ja, versteckt, für mich nicht vorteilhaft, aber für Philipp immer noch ein kleiner Gag. Ja, wo ich jetzt gerade eben schon bei den Soundtrack-CDs war, will ich gleich mal weitermachen. Also es gibt in Japan noch viel mehr. Also ich glaube, man kann gar nicht alles aufzählen, was es da gibt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch den Kalender, noch zig Sonderbände. Also da hatten wir auch einen hier in Deutschland, den Conan vs. Kaito Kid. Darüber hinaus gibt es immer noch irgendwelche Sonderbände, wo dann Kinofilme zusammengefasst werden, wo es Hintergrundinformationen zu Kinofilmen gibt. Die waren in Farbe, glaube ich. Genau, die sind in Farbe. Und es gibt auch noch Hintergrundinformationen zu Kinofilmen. Es gibt, was ich hier noch habe, so ein dickes Buch fürs Jubiläum zum 15. Kinofilm. Es gibt Poster zu den Kinofilmen, also wo die... Es gibt ja immer so Plakate, wo diese Kinofilme angekündigt werden. Da gibt's auch. Ja. Die sind sehr schön gezeichnet. Da was vorne, ich liebe diese Plakate. Ja, also die sind schön. Die muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders das von Film 6 finde ich sehr interessant. Also ist auch mein Lieblingsfilm, deswegen wahrscheinlich. Nee, ich finde das Plakat von 14 fand ich toll. Ja, also die sind alle schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt keins, was wirklich schlecht ist, bis auf von Film 10. Nee. 10? Das war. Nur weil du den Film nochmal? Ja, weil ich den Film schlecht finde. So kommt dir meine Meinung also, zusammen. Also, worum ging es nochmal in dem Film? Das war doch das Requiem der Detektive mit dem. Okay. Wo alle Charaktere reingestopft wurden. Ja, nee. Stimmt. Der Jubiläumsfilm sozusagen. Ja. Zudem gibt es in Japan auch noch DVDs, wo der Anime drauf erscheint. Ist natürlich Standard, also wo dann die Episoden drauf veröffentlicht werden. Das hängt, glaube ich, immer ein Jahr hinter dem japanischen Anime hinterher, also 2 Jahre hinter dem Manga. Und dazu gibt es dann auch noch diverse Videospiele, wovon wir auch ein schönes Videospiel hier in Deutschland haben, für die Wii. Das muss ich immer hervorheben. Die Megapolis-Ermittlung. Genau, das habe ich leider auch gekauft. Hast du echt? Hä? Ja, immer noch. Also ich muss sagen, keine Kaufempfehlung. Das ist das schlimmste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Auch als Active Conan-Fan. Das ist allerschlimmste. Kannst du mal ausleihen, bitte? Ich krieg dir nachher die Enttäuschung. Danke, cool. Ist es eigentlich das einzige Wii-Spiel oder kam in Japan sonst noch andere raus? In Japan kamen noch DS-Spiele von Conan. Es kommt mehrere. Auch 3DS und PSP und keine Ahnung, alles Mögliche. Das ist echt krass. Zudem gibt es auch noch immer Actionfiguren und sowas, was wir in Deutschland auch gar nicht haben. Actionfiguren will ich haben. Ja, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil ich habe das alles mal gelesen, aber es gab auch mal zum Jubiläum so eine Uhr mit Conan. Boah, die sah so hammer aus. Es gab doch auch so eine Maske vom Schlafen. Genau. Die war doch genial. Das war cool. Wenn man sich so aufsetzen konnte über Nacht und dann sah man aus der Kugel. Da könnten wir einen eigenen Conan-Cast drüber machen. Ja. Fehlt noch diese Uhr mit Narkosefall. Nee. Und das Solar-Skateboard fehlt auch noch. Naja. Es gibt überhaupt auch gibt's so... Gibt es nicht sicher? Bestimmt. Es gibt alles. In Japan gibt es alles, ja. Was ich auch noch erwähnen wollte, sind solche Guides, also solche Ratgeber für kleine Kinder. Die gibt es ja auch. Das war ja auch mal in einem Manga, hat Aoyama es vorne drin, glaube ich, auch erwähnt, dass Conan ja zur Drogenprävention und sowas verwendet wird. Bei der Polizei, genau, ja. Genau. Hängt ja an der Wand für Plakaten, stimmt. Stimmt. Hat er mal erwähnt in irgendeinem Manga. Ja, also das ist, gibt es auch solche extra Broschüren für Grundschüler und sowas. Also es ist schon interessant, was es da alles gibt. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der mir diese Vorworte von Aoyama im Kopf behält. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich das Allerinteressanteste, was es hier so in Deutschland von Aoyama gibt. Also man erfährt ja sonst nichts von ihm. Ja, stimmt. Man erfährt nichts. Ich meine nicht mehr. Er müsste mal wieder rüberkommen nach Erlangen oder so. Ja, also es gibt ja hier Sonderbände. Apropos, als er hier war, es gibt hier nur dieses eine verdammte Bild von ihm, oder? Ich habe keine Ahnung. Also Wikipedia und überall finde ich immer nur ein einziges Bild, wo er gezeigt wird mit zwei Fans neben sich in Deutschland. Genau, es ist auch ein Wiki drin. Immer dieses eine Bild. Das kennt ihr 100%. Ja, das ist auch ein Wiki, ja, deswegen. Ja, es gibt nur ein Bild von ihm in Deutschland. Ja. Und allgemein, es gibt kaum Bilder von ihm. Allgemein, wo er mal irgendwo auf der Straße rumläuft oder ein Interview gibt oder Äpfel einkauft. Es gibt nichts. Das ist in Japan ja sowieso so ein Ding. Ich glaube, die haben irgendwie, sprechen sie total gegen Bilder aus. Irgendwie, wenn man in die japanische Wikipedia geht, auf der Hauptseite schon oder in irgendeinem Artikel, zufällige Seite drücken, du findest kein einziges Bild. Oder mit etwas Glück vielleicht irgendein Bild. Aber sonst, stimmt, da ist nie etwas. Das ist, glaube ich, in China, Taiwan. Japanischen Sängerin besucht. Du, Philipp, die haben doch ganz viele Bilder in ihren Artikeln. Jede Schriftzeichen ist ein Bild. Ja, wie hatte ich das vorhin noch genannt? Irgendwie so Krüppelzeichen, ja. Nee, das ist extrem. Also, aber in den japanischen Sonderbänden sind oftmals solche Interviews drin. Also ich erkenne das immer daran, dass da Aoyamas Fratze zu sehen ist. Ansonsten kann ich natürlich die ganzen einzelnen Schriftzeichen nicht entziffern, leider. Du bist heute aber ein bisschen abwertend gegenüber manchen Dingen. Fratze. Also, ihr kennt ja alle diesen Aoyama-Typen. Also, der muss überhaupt noch mal in irgendeinem Fall auftauchen. Das wäre mal cool. Nee. Ist genauso. Ist er doch mal. Ja? Da sah doch mal irgendwie so. Aber nicht so aus wie der Spurensicherung da vorne. Ich hat doch irgendwie schon. Der hatte so eine Brille und der war bei der Spurensicherung. Aoyama sagte doch sogar mal, dass er niemals in einem Fall auftauchen wird, oder? Als Mörder, bitte, ja. Nee, allgemein gar nicht. Hab ich mal ganz sicher gelesen. Oder auch, was es in Japan auch noch gibt, ist zu den einzelnen Kapiteln erscheint immer noch ein spezieller Kommentar extra von Aoyama, der, also er hat er ja mal auch in dem Interview, das wir hier ja schon zu Genüge angesprochen haben, vor einem Jahr, hat er mal gesagt, dass er gerne was durch Ai Haibara zum Ausdruck bringt, was er gerne so. Stimmt. Und da sagt, lässt er eben Ai Haibara immer bestimmte Sachen sagen. Die er denkt und so, ja. Ja, die er denkt. Und die halt auch in Anlehnung an den Fall ein bisschen so typisch Ai Haibara, so ironisch, sarkastisch und sowas. Oh, also Ai Haibara ist toll. Also ja. Der beste Charakter von ganz Detektiv Conan. Interessanter Dienst nicht. Er sagt ja auch immer, durch Ai Haibara kann er immer bestimmte Sachen sagen. Ich glaube, ich muss leider widersprechen, Kevin. Es gibt noch einen besseren Charakter. Ja, jetzt kommt's. Yamamura. Ja, Yamamura. Genau, das bin ich. Ja. Wer denn noch? Ja, niemand. So. Ai Haibara. Hondo, Iske. Oder Kenta. Warum nicht Kenta? Nee, Kenta auch nicht. Kenta auch nicht. Okay, ich denke mal, bevor wir noch mehr Unsinn veranstalten, würde ich auch sagen, sind wir mit diesem Podcast hier so gut wie durch. Wenn ihr euch noch nicht noch irgendwas anderes einfällt, was es in Japan gibt und das es in Deutschland nicht gibt. OVAs, Realfilme, Realfilme. Stimmt, die Realfilme. Oh ja. Oh mein. Und weiter geht's. Genau, das hört alles damit. Ich habe jetzt nur das alles aufgezählt, was zum Manga gehört. Da kommt noch der ganze Anime-Kram hinterher. Das ist natürlich so eine Sache. Conan gibt's da unzählig viel. Das ist ein eigener Podcast. Irgendwann mal. Also da könnte man echt jahrelang darüber diskutieren, glaube ich. Man findet nie alles, was es Detektiv Conan gibt. Nie. Also. Es gibt bestimmt Detektiv Conan Socken, bin ich mir ganz sicher. Ja, bestimmt. Oder Stäbchen, bin ich mir auch sicher. Gibt's. Oder Unterwäsche. Oder Karten. Kogoro-Schnauzer. Oder Fächer. Ja. Gibt's alles, ja. Alles, ja. Das ist extrem. Ja, Kissen gibt's doch auch. Und ja. Für Fußbälle gibt's jetzt sogar zum 16. Film. Detektiv Conan ist breiter gefächert. Ein Fußballgürtel, Powerkick Boots, das fehlt. Nee. Oh. Okay, ich denke mal, dann sind wir hiermit durch für diesen Podcast. Und ich weise immer noch darauf hin, dass ihr uns gerne auch bei iTunes abonnieren könnt. Dort sind wir zu finden. Auf Facebook könnt ihr uns gerne liken, dort sind wir als Conan News zu finden. Auf Twitter dürft ihr uns gerne folgen, da sind wir auch als Conan News zu finden. Und da haltet ihr aktuelle Informationen zu allen möglichen Sachen, zu Detektiv Conan. Und ihr kriegt auch die aktuellen Hinweise auf die laufenden Anime-Episoden bei Viva. Das heißt, da werde ich täglich mehrmals darauf hingewiesen. Genau, das sind immer so Sachen mit. Ihr könnt nichts verpassen. Früher hieß es ja auf RTL 2 und jetzt heißt es bei Viva. Das ist, ja, da komme ich noch nicht mehr. Genau, bei auf, ne? Ja. In Sat 1 oder so. Ah ja, das hören wir auf. Nee. Beim RTL. Wir wollen ja keine schlechten Sender nennen. So, bei Viva, fertig. Ja, das war's dann auch. Und in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Podcast. Ciao, macht's gut. Tschüss. Huhu.